simasimolabe ekifa muno lwaki obuzabuzo nimba tyolisiraba kituufu oli mu kutambula olinga talaba bulwadde ensinene mukwano abasajja kendeza gwe obanga gwe bosazeo bojo kunumyanga omutwe awe kyokola sirina mama we nonyeze gyolaga oyagala nzemberawo nga sifuna butuliro awo mala biseera era toyonona budde osimasimolabe ekiva muno lwaki ombuzabuzo nimba kyolisiraba kituufu oli mu kutambula olinga talaba bulwadde ensinene mukwano abasajja kendeza gwe obanga gwe bosazeewo bojo kunumyanga omutwe awe kyokola sirina mama we nonyeze gyolaga oyagala nzemberawo nga sifuna butuliro awo mala biseera era toyonona budde Singapore. la la mama kwansi masima katigiro kende Siba katigiro kende Atwala twala kare Atwala twala mama E la la la mama Kwansi masima katigiro kende Wefude mami mudia Wefude mami muju E la la la mama Kwansi masima katigiro kende Sima katigiro kende Atwala twala kare Atwala twala mama E la la la mama bosi basi ba katigiro kende Wefude mwami muju Wefude mwami mutia E la la la mama bosi masima katigiro kende